WDR 5. Neugier genügt. Knapp 18 Minuten. So lange dauert es heutzutage, aus einem sehr fehlsichtigen Menschen einen Normalsichtigen zu machen. Und genauso lange dauert es auch, die Geschichte dazu zu erzählen. Wir fahren jetzt zum Kontaktglas des Lasers. Wenn Sie an den Laser andocken, merken Sie das mit einer ganz leichten Berührung. Sie müssen anfangs einen grünen Punkt angucken. Es ist ein sonniger Tag im Januar 2015. Ich liege operationsbereit mit Kittel und Häubchen in einer Düsseldorfer Privatpraxis unter einem Hightech-Laser. Ich soll während des unmittelbar bevorstehenden Eingriffs mein Auge ganz, ganz ruhig halten. Und ich habe Angst, es zu versauen. Wenn der Blinzelreflex doch kommt, was dann? Dann wird der Laser aufhören und Sie müssten wieder nach Hause gehen. Echt wahr? Ja, echt wahr. Wussten Sie, dass 2/3 aller erwachsenen Deutschen eine Brille tragen? Und 3,5 Millionen Menschen in diesem Land benutzen ausschließlich oder im Wechsel mit der Brille Kontaktlinsen. Herrschaften, wir sind ein ziemlich scheeles Volk. Ich zum Beispiel bin seit nunmehr 22 Jahren dermaßen kurzsichtig, dass ich ohne Hilfsmittel eigentlich nur farbige Flächen sehe. In Zahlen sind das -5 1/4 Dioptrien rechts und -2 3/4 Dioptrien links plus Hornhautverkrümmung auf beiden Seiten, aber jeweils unterschiedlich, versteht sich. Gründe, das verhasste Nasenfahrrad loswerden zu wollen, hätte ich von Anfang an zuhauf nennen können. Brillen beschlagen andauernd, fallen einem aus dem Gesicht, werden schmutzig, verkratzen, gehen ganz kaputt oder verloren. Das sind doch Lappalien, sagen Sie. Und was ist hiermit? Top 5 der Situationen, in denen das Leben mit Brille schmerzhaft sein kann. 5. Neue, dann in der Regel stärkere Gläser machen Kopfschmerzen. 4. Wegen der Brille gehänselt zu werden, macht Kindern Seelenschmerzen. 3. Wenn man sich beim Aufsetzen aus Versehen einen Bügel ins Auge sticht. 2. Wenn man die Brille länger als 8 Stunden am Tag tragen muss, drückt und stört es eigentlich irgendwann immer, mindestens auf der Nase, manchmal auch auf den Ohren. 1. Bei allen Ballsportarten mit Bällen von vorn, von der Seite, von unten und von oben. Fazit: Fehlsichtigkeit ist extrem lästig, besonders wenn man wie ich Kontaktlinsen schlecht verträgt. Die Lösung drängt sich förmlich auf. Fachleute würden jetzt den Begriff refraktive Chirurgie ins Spiel bringen. Gemeint ist, dass die Gesamtbrechkraft des Auges operativ verändert wird. Dabei wird immer die Hornhaut manipuliert. Als äußerste Schicht des Auges leistet sie den größten Teil der Lichtbrechung. Spezialisierte Laser können schon seit knapp 30 Jahren Einfluss auf die Brechungssituation innerhalb der Hornhaut nehmen. Die Verfahren und damit die Art der Manipulationen haben sich im Lauf der Zeit aber immer wieder verändert. Ich kenne eine Frau, die sich schon vor 20 Jahren lasern lassen hat. Sie ist Friseurmeisterin und schneidet mir regelmäßig die Haare, also weiß ich, dass sie gut sehen kann. Petra Löffelsender erinnert sich lebhaft an ihre Behandlung. Damals war das so, dass man die Deckenhaut, also die Haut über dem Auge, abgeschabt hat, hat praktisch mit dem Laser gearbeitet und das musste noch wieder nachheilen. Da musste man auch 9 Monate immer mit Tropfen arbeiten. Das war das Neueste. Also der erste Tag war die Hölle. Ich konnte kein Licht vertragen, ich habe die Augen geschlossen und das hat durch das Lid wehgetan. Den zweiten Tag war es direkt wieder gut. Die Prozedur, die meine Friseurin am eigenen Leib erlebt hat, nennt sich PRK. Das steht für photorefraktive Keratektomie. Ganz ausgestorben ist diese Technik bis heute nicht. Sie wurde etwas verfeinert und heißt jetzt LASIK, aber im Kern ist sie die alte geblieben. Immer noch wird dabei die oberste Hornhautschicht mit einer Art Schaberbürste entfernt und muss sich anschließend neu bilden. Das Verdampfen weiterer, tiefer liegender Zellen mittels des Lasers und zum Zweck der Modellierung der Hornhaut ist im Vergleich dazu ein Klacks, zumal das Auge während der Laserung durch Tropfen betäubt ist. Aber wenn die Betäubung nachlässt, ist die oberste Hornhautschicht immer noch weg. Es liegt zwar eine sogenannte Verbandslinse drauf, doch der Schmerz ist da. Trotzdem hat Petra Löffelsender die Operation nie bereut. Ich brauchte tatsächlich gar keine Brille mehr. Und das hat sich im Bekanntenkreis rumgesprochen und die habe ich alle dahin geschickt. Ich glaube, wir waren nachher zu 9, die das gemacht haben. Und dann habe ich das auch im Friseurladen erzählt. Und das hat viele aufgerufen, das doch nachmachen zu wollen, ne? 3.400 D-Mark pro Auge hat sie damals im Jahr 1995 für den Eingriff bezahlt. Der Ausgang war ungewiss, denn sie hatte beidseitig Astigmatismus, also Hornhautverkrümmung. Zu jener Zeit wusste man noch nicht, ob sich das überhaupt mit dem Laser behandeln lässt. Ja, es war schon noch so in der Pionierphase, also war relativ am Anfang. Und der Arzt war natürlich davon extrem überzeugt. Also das hat er gesagt, da sind sie unheimlich am Entwickeln, weil natürlich sehr viele Menschen gerne die Brille weghaben möchten. Ich auch, nur 2 Jahrzehnte später. Deshalb bin ich jetzt hier. Mein rechtes Auge ist mit einem Lidspreizer sozusagen weit geschraubt. Die Wimpern sind an der Haut festgeklebt. Der Spreizer ist unangenehm, weil die Haut im Augenwinkel stark gespannt wird. Ein echter Schmerz ist das aber nicht. Das Kontaktglas des Lasers sitzt direkt auf der Hornhaut, per Vakuum festgesaugt. Auch das ist eher merkwürdig als schlimm. Gegen die Anspannung knete ich einen stacheligen Gummiball in den Händen, halte ansonsten aber still. Ich weiß ja, dass die Operation abgebrochen werden muss, wenn ich zucke. Mein Augenlicht kann der Laser in keinem Fall auslöschen, hat man mir versichert. Aber ich möchte es jetzt einfach hinter mir haben. Den Kopf schön ruhig halten. Ready. Und wieder ganz locker halten. Das Auge ist ganz entspannt. Jetzt löst sich das Vakuum. Sehr schön. Super. Der Laser konnte perfekt arbeiten. Und damit wäre das rechte Auge bereits für immer verändert. Als ich den Operationssaal hier zum ersten Mal besichtigt habe, war diese Vorstellung noch sehr weit weg. So eine Laser-OP geht nicht von heute auf morgen. Mein erster Besuch in der Praxis hat deshalb schon im letzten Jahr stattgefunden. Ich war nach ausdauerndem Hadern angetreten, um zumindest meine Eignung für die Operation abklären zu lassen. Motive gab es auch mit Blick auf die Zukunft genug. Top 5 der alltagspraktischen Gründe gegen die Brille. 5. Brillen sind teuer. Gute Brillen sind sehr teuer. 4. Wie furchtbar sind eigentlich Gleitsichtgläser? 3. Am Brillenrand ist das Sehen immer unkomfortabel und verstörend. Rundumsicht geht anders. 2. Brillenträger hassen aus gutem Grund Motorradhelme, Taucherbrillen, 3D-Brillen und Schutzbrillen aller Art. 1. Es gibt immer noch keine wirklich befriedigende Lösung zum Thema Sonnenbrille mit Korrektur. Vom ewigen Wechsel zwischen Sonnenbrille und normaler Brille ganz zu schweigen. Dass ich keine PRK wollte, also das, was meine Friseurin damals hatte, war klar. Dass es inzwischen bessere Möglichkeiten gibt, wusste ich auch. Und dass gesetzliche Krankenkassen keine dieser Möglichkeiten bezahlen, habe ich schnell herausgefunden. Das ist ein happiger Nachteil, weil eine seriöse Laser-OP je nach Technik zwischen 1.000 und 2.500 Euro pro Auge kostet. Der einzige Vorteil, man kann seinen Behandler frei wählen. Ich wählte einen, der nicht nur Augenarzt, sondern auch Wissenschaftler ist und bisher etwa 35.000 Augenoperationen unterschiedlichster Art gemacht hat. Dr. Detlef Breyer beherrscht alle gängigen Lasertechniken, rät aber klar zu einer ziemlich neuen Methode namens SMILE. Der Trend ist ja bei allen operativen Techniken Richtung minimalinvasive Schnitte. Und die SMILE ist ganz klar ein Schritt dahin. Dieses Verfahren gibt es erst seit 3 Jahren. In der Öffentlichkeit ist es noch wenig bekannt, weil es nicht überall angeboten wird. Der bisherige Standard heißt Femto-Lasik. Dabei wird die Hornhaut quer eingeschnitten, sodass ein Scheibchen entsteht, das nur an einem Zipfel mit dem Auge verbunden bleibt. Das Scheibchen, man nennt es Flap, wird zur Seite geklappt, dann wird das Auge gelasert. Anschließend wird der Flap wieder auf das Auge geklappt. Er bleibt eine lebenslange Schwachstelle. Deshalb wird diese Operation in Dr. Breyers Praxis weder gern noch häufig gemacht. Ganz ehrlich gesagt, als die Lasik noch die vorherrschende Methode war, haben wir auch deutlich weniger gelasert. Und das kamen auch weniger Patienten mit dem Wunsch, weil man gemerkt hat, dass die meisten Leute vor diesem Flap berechtigte Sorgen haben, weil er nicht wirklich wieder anwächst. Und nun also Vorhang auf für die SMILE-Operation. Der Name ist ein Akronym und bedeutet Small Incision Lenticule Extraction, wörtlich übersetzt kleiner Einschnitt Lentikelentnahme. Ein Lentikel ist ein hauchdünnes, linsenförmiges Läppchen. Der Laser präpariert einen solchen Lentikel innerhalb der Hornhaut und er kann das ohne Flap. Das ist der Trick. Ein lediglich 2 Millimeter großer Einschnitt genügt, um das Läppchen aus dem Auge zu pflücken. Denn raus muss es. Nur so wird die veränderte Lichtbrechung erreicht. Während der Operation entsteht ein Blasenteppich in der Hornhaut. Ich stelle mir vor, es funktioniert dann wie eine Art Perforation. Der Laser brennt die exakte Form des zu entnehmenden Lentikels vor. Drumherum entstehen Bläschen. Der Operateur führt anschließend ein kleines Instrument durch den 2 Millimeter Schnitt in die Hornhaut ein, ruckelt den vorperforierten Lentikel frei und zieht ihn anschließend raus. So ungefähr jedenfalls. Wenn man das Ganze sieht, so als Video und nicht als Animation, denkt man sich so, als ich das erste Mal gesehen habe, oh, ob das die Patienten akzeptieren werden. Das Ganze findet aber so nah am Auge statt und die Patienten spüren es nicht, dass sie es eben als angenehmer empfinden als die Geruchs- und Lärmbelästigung bei der PRK und LASIK. Das hat mich persönlich überrascht. Nach dem ersten Beratungsgespräch wurden diverse Untersuchungen angesetzt. Ich habe die einzelnen Geräte nicht gezählt, aber der Parcours dauerte alles in allem 3 Stunden. Es begann mit der mehrfachen Inspektion der Hornhaut. Ist sie dick genug? Ist sie gesund? Inwiefern ist sie verkrümmt? Ich erfuhr, dass ich nach diesem ersten Befund ideal geeignet zum Lasern zu sein schien. Es folgten weitere intensivere Untersuchungen. Marc Kleebaum, der in der Praxis als Optiker angestellt ist, protokollierte. Die optischen Abbildungsfehler im Auge schauen wir uns an. Dann haben wir geguckt, ob das Auge ausreichend befeuchtet ist. Eine komplette Größenvermessung des Auges führen wir hier durch. Wir gucken, wie lang ist ihr Auge, die Brechkraft im Auge, um letztendlich diese OP zu berechnen. Auch ein klassischer Sehtest wurde gemacht. Die Dame, die ihn durchführte, hat vor 15 Jahren eine LASIK bekommen, wie sie mir erzählte. Eine Brille trug sie nicht, obwohl sie sicher an die 50 Jahre alt sein dürfte. Beim Sehtest ohne Hilfsmittel schnitt ich, wie gewohnt, miserabel ab. Dennoch gab es ein positives Gesamtergebnis an diesem Tag. Ich bekam grünes Licht für die Operation. Ich ging nach Hause und fragte mich, ob ich das wirklich durchziehen will. Ich konsultierte ein paar vertraute Menschen, zum Beispiel meinen Bruder, der ein promovierter Biologe und ebenfalls kurzsichtig ist. Sein Name Cornelius. Seine Meinung? Angesichts des Angebots und angesichts der Tatsache, dass man auch noch nicht, jedenfalls in den von mir dazu befragten Medien, irgendwelche Horrormeldungen über haufenweise schiefgehende Operationen gehört hat, denke ich, dass die Technik ein Niveau erreicht hat, das also wirklich für die Breite geeignet ist. Ich warte jetzt vielleicht noch ein Jährchen oder zwei auf Langzeitfolgeabschätzungen und dann kann es losgehen. Im Klartext, er würde sich lasern lassen, wenn es bei mir nach ein paar Jahren keine Probleme gibt. Nun gut. Meine Freundin Maria, die Medizinerin und auch fehlsichtig ist, beurteilte die Sache völlig anders. Sie hatte vor allem Bedenken, dass durch die Eröffnung der Hornhaut Narben entstehen könnten, die das Sehen irreparabel beeinträchtigen. Die Sache ist, ich bin zwar heftig kurzsichtig, aber ich bin nicht krank. Und das Augenlicht ist für mich etwas so dermaßen Lebenswichtiges, wo ich einfach keine Abstriche machen möchte. Das heißt, selbst wenn es nur ein geringes Risiko ist, ist es für mich nicht gerechtfertigt. Zuletzt fragte ich den Augenoptikermeister meines Vertrauens um Rat. Dafür fuhr ich bis nach Erftstadt. Dort praktiziert Michael Blumenthal. Auch er sprach sich gegen das Lasern aus. Nun bin ich natürlich dann als Optiker erstmal auf dem Standpunkt, klar, Kunde ist weg, aber das ist eigentlich sekundär. Der kauft vielleicht später wieder eine Sonnenbrille und irgendwann braucht er auch wieder eine Lesebrille. Und insofern ist er als Kunde nicht ganz verloren. Das wäre jetzt nicht irgendwie das Thema. Aber die Leute wissen teilweise gar nicht, was sie ihren Augen damit antun können. Und dann gibt's halt solche Sachen wie Geisterbilder, Hallos, also so Lichterscheinungen um Lichtquellen, die beim Nachtsautofahren Probleme machen. Diffuses Streulicht, sternförmige Lichterscheinungen und also was, erhöhte Blendempfindlichkeit. Aber das muss alles nicht auftreten. Das sind aber Risiken, die man irgendwo mit einkalkulieren muss. In Bezug auf die Smile-Methode hatte ich bereits gelesen, dass ich mich auf wenige bis null Probleme mit Blendungen einstellen müsse. Das Argument wäre demnach keins. Aber da es diese Technik ja erst seit 3 Jahren gibt, ist die Frage der Langzeitprognose tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Herr Blumenthal machte mir die Sache nicht leicht. Wir kriegen es ja immer wieder mit, dass die Fehlsichtigkeit sich bei den Leuten im Laufe des Lebens ständig ändert. So zwischen 20 und 40 bleibt es meistens relativ stabil, aber so zwischen 40 und 60 geht es oft Richtung Plus und dann zwischen 70 und 80 oft wieder Richtung Minus. Das heißt, wir haben also statistisch gesehen eine deutliche Änderung bei der Fehlsichtigkeit und ich habe dann mein Auge lasern lassen, dann ist es auf dem Stand X und dann ändert es sich wieder und dann kann ich überlegen, lasse ich nachlasern? Ein paar Unwägbarkeiten würden also in jedem Fall bleiben. Aber wenn Sie von Anfang an zugehört haben, wissen Sie ja, wie ich mich entschieden habe. Trotzdem für die Operation. Immerhin kenne ich inzwischen schon 2 Frauen, die vor langen Jahren gelasert wurden und immer noch glücklich damit sind. Ich wollte es einfach versuchen. Auch wenn die Smile-Methode womöglich in 5 Jahren deutlich erschwinglicher sein wird. Aktuell ist sie das teuerste, was man auf diesem Gebiet machen lassen kann. Im Schnitt kostet sie 5.000 Euro für beide Augen zusammen. Ich habe Dr. Detlef Breyer gefragt, warum das so ist. einfach, weil so ein Laser alleine über 400.000 Euro kostet. Dann brauchen Sie Leute, die darauf geschult sind. Dann haben wir in Deutschland erfreulicherweise ganz strenge Hygienekriterien. Dann ist die Voruntersuchung, Sie haben es ja selber mitbekommen, dauert bei uns 3 bis 4 Stunden, weil wir nicht nur ein Gerät nehmen von einer Herstellerfirma, um zum Beispiel die Hornhautoberfläche zu messen, sondern 3 Geräte. Und wir haben bei uns einen Biophysiker und einen Atomphysiker angestellt und die beiden arbeiten dann die Daten mit uns auf. Das heißt, man bezahlt nicht nur die reine operative Leistung, sondern auch die Qualität, die dahinter steht. Übrigens, den Laser, der die minimalinvasive Operation möglich macht, haben deutsche Ingenieure entwickelt. Die Firma sitzt in Baden-Württemberg und kann sich aktuell vor Bestellungen kaum retten. Damit ist unser Land in der refraktiven Chirurgie das fortschrittlichste weltweit. 600 Mal hat Detlef Breyer die Smile-Methode schon angewendet. Bilanz? Keiner ist erblindet dank 0 Infektionen. In 3 Fällen wurde nachgelasert. Damit ist 597 Mal alles nach Plan gelaufen. Na denn. 2 Tage vor meinem Eingriff begann die Vorbereitung. 5-mal am Tag musste ich, im Abstand von ein paar Minuten, 2 verschiedene Sorten Augentropfen nehmen. Eine mit Antibiotika, eine mit Cortison, wenn ich die Verpackungsbeilagen richtig verstanden habe. Keine Infektion zu kriegen, ist natürlich nicht nur Glück. Die eine Sorte Tropfen erzeugt einen bitteren Geschmack ganz hinten im Mund. Bizarr. Am Tag vor der OP und am Tag selbst ist jede Art von Gesichtskosmetik tabu, auch aus Vorsicht. Und jetzt, gefühlt nur einen Herzschlag später, liege ich unter dem Laser und das Ganze ist schon fast vorbei. Super, auch hier hat alles perfekt funktioniert. Dann fahren wir jetzt nach hinten. Gut, dass ich vor dem Eingriff ein beruhigendes Nasenspray bekommen habe. Die Angst, die einen überfällt, wenn etwas am oder gar im Auge gemacht werden soll, scheint etwas Urmenschliches zu sein. Aber die Betäubungstropfen haben tadellos funktioniert. Die Operation war vollkommen schmerzfrei und ist ohne jede Komplikation verlaufen. 125.000 Menschen weltweit haben sich bisher mit der Smile-Methode behandeln lassen. Ich bin jetzt einer davon. Die knapp 18 Minuten sind um. In den Stunden danach brennen meine Augen vom Jod, das gegen Keime und Erreger aller Art standardmäßig aufgeträufelt worden ist. Für den Rest des Tages sehe ich alles wie durch eine Milchglasscheibe. Für eine Woche werde ich 2 Sorten Salben und die bereits bekannten Tropfen nehmen müssen. Danach für 3 weitere Wochen nur noch die bitteren Tropfen. Dann wird es eine Abschlussuntersuchung geben und dazu eine OP-Bescheinigung, die ich in meinen Führerschein legen kann. Da steht ja drin, dass ich beim Fahren Augengläser zu tragen habe. Ich frage Detlef Breyer zum Abschied, ob er den Eingriff als Schönheitsoperation ansieht. Ja, eigentlich schon, oder? Würde ich sagen. Also ich würde es in den Bereich der kosmetischen Chirurgie einordnen. Ach, herrje, das höre ich jetzt natürlich nicht gerne. Aber was frage ich auch so blöd? Selbst schuld. Andererseits, jemand, der am Sprunggelenk operiert wird, damit er keine Krücken mehr braucht, muss sich das bestimmt nicht sagen lassen. Und meine Brille ist doch auch eine Krücke, oder etwa nicht? Pardon, sie war. Denn am nächsten Morgen erlebe ich genau das Wunder, das ich mir 22 Jahre lang nicht habe vorstellen können. Ich schlage die Augen auf und die Welt ist schon da. Von vorne bis hinten scharf. Für Menschen, die nie fehlsichtig waren, hört sich das wahrscheinlich nicht so besonders spektakulär an. Aber das ist es. Glauben Sie mir, das ist es. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.